Lies jetzt die Aufgabe 4. Aufgabe 4. Kultur. In einer Woche ist es soweit. Die Berlinale, das Fest der Filmfreunde, beginnt. Und nun zum Sport. Hier die Ergebnisse der deutschen Clubs in den Europapokalen. Real Madrid verliert gegen Schalke 1:2. Bayern München gewinnt gegen Atletico Madrid 2:1 und Bayer Leverkusen schlägt Lazio 1:0. Es folgt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Kultur. In einer Woche ist es soweit. Die Berlinale, das Fest der Filmfreunde, beginnt. Und nun zum Sport. Hier die Ergebnisse der deutschen Clubs in den Europapokalen. Real Madrid verliert gegen Schalke 1:2. Bayern München gewinnt gegen Atletico Madrid 2:1 und Bayer Leverkusen schlägt Lazio 1:0. Es folgt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag.